Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Reiseziele. 1. Was sind die Vorteile einer Städtereise gegenüber einem Strandurlaub? Der große Vorteil von Städtereisen besteht in der kürzeren Reisedauer. Die meisten sehenswürdigen Großstädte haben im Gegensatz zu unberührten Stränden einen Flughafen in der Nähe. Reisende finden außerdem komfortablere Unterkunftsmöglichkeiten. Wegen der besseren Infrastruktur der Städte wird es mit großer Wahrscheinlichkeit unkomplizierter sein, ins Internet zu gelangen. Sicher sind die europäischen Metropolen nicht unbedingt dazu geeignet, das Typische an Land und Leuten kennenzulernen. Aber dafür hat man dort die Möglichkeit, zahlreiche einzigartige Sehenswürdigkeiten auf engerem und erreichbarem Raum zu besichtigen. 2. Berichten Sie von einem Ihrer Reiseerlebnisse. Letztes Jahr bin ich mit meiner Familie für 4 Tage nach Rom geflogen. Interessanterweise war unser Romaufenthalt im Januar, also nicht in der Hauptsaison, wo sich in dieser auch sonst überfüllten Metropole aber Tausende von Touristen tummeln. Außerdem war das angenehme Frühlingswetter eine wirkliche Alternative für den eiskalten Winter in Ungarn. Wir haben versucht, in 4 Tagen alles Sehenswerte der ewigen Stadt zu besichtigen. Es war sehr viel, fast sogar anstrengend, aber unbeschreiblich schön. Am meisten haben mir die Vatikanstadt und das Kolosseum gefallen. Nur mussten wir wortwörtlich stundenlang auf den Eintritt warten, wegen der Sicherheitskontrollen überall in der Stadt. Während der Wartezeit habe ich sehr viele Fotos mit dem Handy gemacht. 3. Warum ist Ungarn eine Thermalgroßmacht? Ungarn ist ein Land der Heilquellen. Viele davon haben eindeutig dokumentierte Heilwirkung. All das kommt von der geologischen Beschaffenheit des Karpatenbeckens. Die große Badetradition Ungarns wurde noch von den Türken begründet. Dieser größte Schatz Ungarns ist heute ein wichtiger touristischer Faktor. Im Thermaltourismus geht es längst nicht mehr um die Heilung von Krankheiten allein. Neben den klassischen Kuranwendungen bieten Ungarns Badeorte den Badebesuchern die Möglichkeit auf Regeneration, Fitness und Wellness. Kein Wunder, dass die Thermalbäder in Gyula oder Horgány und viele andere auch international bekannt sind. 4. Welches sind die touristisch relevanten Regionen Ihres Landes? Was den Inlandtourismus betrifft, sind zunächst mal 2 Hauptregionen zu nennen, die Hauptstadt und der Balaton. Budapest ist eine der größten Städte Mitteleuropas und seine Kulturschätze, reiche Geschichte, Architektur und Gastronomie ziehen immer mehr ausländische Touristen an. Ob jung oder alt, reich oder arm, alle Gäste kommen hier auf ihre Kosten. Der Plattensee ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern und bei Weinkennern beliebt. Aber das Land hat noch vieles mehr zu bieten. Die südungarische Tiefebene, die berühmte Puszta, wird sowohl von den Ungarn als auch von ausländischen Touristen geschätzt. Diese Steppenlandschaft lockt vor allem Naturliebhaber an und bietet ideale Voraussetzungen für lange Radtouren. 5. Was bedeutet der Ausdruck Zahnarzttourismus? Der Zahnarzttourismus als eine spezielle Form des Medizintourismus betrifft osteuropäische Länder und bedeutet die Kombination von Arztbehandlung und Erholung außerhalb Deutschlands. Da Zahnarztbehandlungen in Deutschland recht teuer sind, suchen viele Patienten Praxen im Ausland auf. Aufgrund der niedrigen Löhne und Laborkosten ist der Zahnersatz preisgünstiger, die Laborqualität und die ärztliche Behandlung aber grundsätzlich nicht schlechter als in Deutschland. Patienten wählen einen Zahnarzt aus, buchen ein Hotelzimmer in der Stadt, reisen an und verbinden ihren mehrtägigen Ungarnaufenthalt mit einer medizinischen Behandlung.